Da könnte man was draus machen. Weißt du, wir hätten unseren eigenen Club hier unten. Du, wir können ein Problem. Tja, ich nehme an, wenn das hier laufen würde, dann müssten wir ein paar dicke Lappen raufschicken. Thank you. Thank you. Techno, die neurotmischen Massenbedröhnungsfrequenzen, die erstaunlicherweise nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Gesteigert noch durch Chip und Pillen. Yo, yo.